Kundgabe 2873. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.9.1943. Lehre der Wiederverkörperung irrig. Gesetz. Es sind die göttlichen Gesetze seit Ewigkeit festgelegt. Und diesen Gesetzen gemäß vollzieht sich die gesamte Höherentwicklung im materiellen wie im geistigen Reich. Es bestehen Schöpfungen mannigfaltigster Art, gleichfalls materiell und geistig. Und alle diese Schöpfungen haben nur den Zweck, das gottferne Geistige wieder zu ihm zurückzuleiten. Doch jedes Stadium der Entwicklung ist verschieden, wie auch die einzelnen Schöpfungen ganz verschieden sind. Also werden sie auch immer dem Geistigen zum Aufenthalt dienen, dessen Reifegrad sie angepasst sind in ihrer Beschaffenheit. Immer wird eine Aufwärtsentwicklung des Geistigen zu verzeichnen sein, so wie es im Musszustand durch die materielle Schöpfung wandelt. Ein Stillstand oder ein Rückgang der Entwicklung kann eintreten im letzten Stadium der materiellen Schöpfung als Mensch. Dann aber kommt das Geistige unweigerlich in das jenseitige Reich, das keine materiellen Schöpfungen mehr aufzuweisen hat. Auch dann kann wieder ein Stillstand oder ein Rückgang zu verzeichnen sein, weil auch im geistigen Reich das Wesen den freien Willen behält, der nur äußerst geschwächt ist, so wie das Wesen nur einen niederen Reifegrad erreicht hat. Gleich wie im Erdendasein hängt aber die Höherentwicklung von einer Tätigkeit ab, und diese Tätigkeit ist es, die den Menschen auf Erden völlig unklar ist und auch bleiben muss, weil sie deren Bedeutung nicht erfassen, die aber andererseits von irdischen Schöpfungen abhängig gemacht wird. Also es glauben die Menschen, dass jegliche Tätigkeit irdische, das heißt materielle Schöpfungen bedingt. Und folglich vertreten sie die Ansicht, dass die Seele wieder in die Sphäre zurückgeht, wo sie zuvor ihre Höherentwicklung außer Acht ließ. Dass sie also wieder zur Erde zurückkommt, um dort fortzusetzen, wo sie aufgehört hat. Dass sie also ihren unterbrochenen Entwicklungsgang jederzeit wiederholen kann, bis zur letzten Vollendung. Und diese Annahme führt zu einer Lehre, die keineswegs der Wahrheit entspricht, die aber überall Anklang findet und daher weit verbreitet ist. Zur Lehre der Wiederverkörperung auf Erden. Es können nur wenige Menschen ermessen, wie unheilvoll gerade diese Lehre ist für die Menschheit, so sie nicht widerlegt und berichtigt wird. Es wird dadurch gewissermaßen das göttliche Gesetz umgestoßen, dass nach dem Plane göttlicher Weisheit alles fortschreiten muss, will es zur Höhe gelangen. Es wäre eine Wiederverkörperung der Seele auf der Erde eine Rückentwicklung, die von Gott aus stattfinden würde, also dem göttlichen Gesetz gänzlich widersprechen müsste, das ständigen Fortschritt beweiset. Das Wesen selbst kann wohl aus freiem Willen sich rückschrittlich entwickeln. Niemals aber wird durch den Willen Gottes es rückversetzt in einen Zustand, den es schon einmal überwunden hat. Und niemals wird es beliebig einen Prozess wiederholen dürfen, in dem es zuvor versagt hat. Denn Tausende und Abertausend Möglichkeiten hat es noch, sich weiterzuentwickeln, jedoch stets auf anderen Schöpfungen unter gänzlich anderen Bedingungen. Amen.